Ihr hört Frequency mit Christian Grasser und hier gibt's eine Stunde freie Musik aus dem Netz, und zwar Musik, die ihr legal verteilen und kopieren dürft. Den Anfang macht heute der Belgier Lionel Vanot, und wenn er Musik macht, dann nennt er sich Elvi, und die Musik, die er macht, kann man wohl als folkloristischen Indie-Pop bezeichnen. Hier kommt Walk Away von Elvi. Elvi war das, beziehungsweise Lionel Vanot aus der belgischen Provinz Namur. Dort hat er bereits 3 Alben aufgenommen. Die bezeichnet er jedoch nicht als Alben, sondern als Demosammlungen. Der eben gehörte Song Walk Away ist auf seiner 3. Demosammlung. Die heißt Belinda and the Universe. Und die gibt's frei auf seiner Webseite lv.be. Den Link dazu, den findet ihr bei uns auf der Seite und auch zu allen anderen der Sendung, und zwar auf byte.fm. Wir bleiben vorerst noch bei akustischen Stücken. Der folgende stammt von einem Duo aus Mexiko und Venezuela. Jung und Sexy nennen sie sich, das jedoch auf Spanisch Jóvenes y Sexys, hier mit dem Song Divine Hammer. I'm just looking for a way around. It disappears this year. You're the rod of water. I'm just looking for the divine hammer. One divine hammer. One divine. Divine Hammer von Jóvenes y Sexys erschien auf ihrer Bruno EP. Diese wiederum gibt's bei dem mexikanischen Netlabel Pony Republic. 4 Songs sind drauf, 2 auf Spanisch, 2 auf Englisch, und ja, wer auf tollen und vor allem sehr melodiösen Lo-Fi-Pop steht, der wird daran durchaus seine Freude haben. Nun kommen wir zu etwas ganz Besonderem, denn die folgende Musik entstand unter minimalsten Bedingungen. Lediglich ein Laptop und ein USB-Mikrofon wurden dafür benutzt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um elektronische Musik, ganz im Gegenteil. Die Künstlerin nennt sich Entertainment for the Brain Dead und bezeichnet ihre Musik sehr sympathisch als Acoustic Dilettant Post Something. Bye. Entertainment for the Braindead mit Sleep. Die passende EP dazu heißt Hypersomnia und auf der sind 13 Stücke. Verwendet wurden dafür Gitarre, Flöte, Ukulele und diverse Schachteln und Kartons, die als Schlagzeug herhalten mussten. Das Ganze entstand wohl dem Namen entsprechend in diversen schlaflosen Nächten, die Hypersomnia EP von Entertainment for the Braindead. Hinter dem Projekt steht übrigens eine 21-jährige Kunststudentin aus Köln und auf Anfrage bastelt die auch wirklich schöne Cover. Das heißt, ihre EP gibt's nicht nur als Download, sondern ihr könnt auch eine echte CD von ihr haben und dabei könnt ihr sogar noch entscheiden, was das Ganze kosten soll. Mehr Infos im Netz unter entertainmentforthebraindead.com oder natürlich auf byte.fm, dort einfach mal unter Programm auf Frequency klicken und schon habt ihr alle Songs und Infolinks dieser Sendung, die ihr so noch braucht. Bevor es gleich ein wenig in die elektronische Richtung geht, folgt erst noch schöner akustischer Indie-Pop, diesmal aus Frankreich, Oronie mit The Old Days of Our New Life. That shines in my mind. There's a big girl I cannot find. Someone in South America has lit 19 candles for you, and you will hear them flicker when we are through. Let's make all these fruits mine. For me it's only a matter of time. I'll wait for them to fall down on this hard ground. Und zwar hört ihr Frequency, hier geht's um Netlabels, Net Audio und freie Musik aus dem Netz. Eben gehört Oronie aus Paris mit dem Song In the Old Days of Our New Life. 2006 erschien dieser Song und zwar auf seinem Debütalbum A Matter of Scale und das gibt's auf seiner Webseite oronie.net oder auch auf jamendo.com. Und wie vorhin schon angekündigt, wird's nun ein wenig elektronischer und zwar mit Sophie Nielsen alias Tone aus Dänemark. Experimenteller und sehr atmosphärischer Elektropop, hier mit dem Track Move Me Sideways. Intrude you. Take Tone mit Move Me Sideways. Übrigens am 7. Juli in Hamburg und am 8. Juli in Oldenburg sollte man sich anschauen, wenn man die Möglichkeit hat. Small Arm of Sea heißt ihr aktuelles beziehungsweise auch gleichzeitig ihr Debütalbum. Aus Dänemark kommt die Gute und das Album erschien bereits im Januar diesen Jahres. In den Plattenläden steht das Album als CD und als Vinylplatte. Eine DVD gibt's auch und auf der sind dann ja wirklich anspruchsvolle Videos zu jedem Song. Und im Netz wirbt das gleiche Album als freies MP3 eben für diese Produkte. Ja, wäre schön, wenn diese Rechnung aufgehen würde, ob sich solch ein Modell bei unbekannten Künstlern durchsetzt, beziehungsweise ob das überhaupt funktioniert, ist ja immer wieder sehr umstritten. Bei bereits etablierten Künstlern ist solch eine Methode ja mehr als ein Experiment mittlerweile geworden, sondern eher sowas wie ein Businessmodell. Nine Inch Nails bzw. Trent Reznor hat es ja gerade erst wieder eindrucksvoll bewiesen, denn zum Ghost-Album gab es ja neben der freien Download-Version ja diverse limitierte Premium-Produkte, die auch sehr schnell ausverkauft waren. Dafür bedankte er sich jetzt mit einem weiteren freien Album, The Slip. Im Gegensatz zum Vorgänger, diesmal wieder mit Gesang, daraus hören wir nun Demon Seed. We'll be right back. Nine Inch Nails mit Demon Seed von dem aktuellen Album The Slip. Seit nunmehr 20 Jahren schraubt Trent Reznor schon am Nine Inch Nails Sound. Den kann man auch gar nicht so leicht in Worte fassen, denn Industrial Rock würde das sicherlich zu sehr eingrenzen. Seit Oktober 2007 hat er keine Verträge mehr mit der Musikindustrie und vermarktet sich und seine Band quasi selbst. Dazu nutzt er die Creative Commons Lizenz, die ermöglicht das legale Kopieren und Verteilen der Musik, und das wiederum ist die beste Voraussetzung für Promotion, denn die machen letztendlich die Fans, indem sie die Musik im Netz verteilen und darüber schreiben oder sprechen oder ja, die Musik in Filmen verwenden oder auch in Podcasts. All das ermöglichen CC-Lizenzen, und in diesem Fall sind sogar Remixe erlaubt. Nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Dazu schreiben Nine Inch Nails auf ihrer Seite: "We encourage you to remix it, share it with your friends, post it on your blog, play it on your podcast and give it to strangers." Genauso sehen das auch die Leute vom Netlabel Fresh Pope Records. Mitte Mai kam da bereits die 8. Release in diesem Jahr raus. So richtig weiß man ja nie, was einen dabei erwartet. Insgesamt ist es irgendwie immer elektronisch. Die aktuelle Release könnte man als Elektro- oder Ambient-Dub bezeichnen. Overdub Da Dub von Da Bosmium heißt ja dieses Stück. Da Bosmium mit Overdub Dadab und das auch noch im Over Eastern Remix von Jacui. Das Album dazu heißt Green Element und ist auch schon die zweite Veröffentlichung der Band bei Fresh Pope Records. Musikalisch driftet der Dub manchmal in Richtung Elektro oder auch Ambient ab, manchmal auch in Richtung Drum Bass oder auch Dubstep. Wirklich ein sehr tolles Album für späte und vor allem dunkle Sommernächte, wie ich finde. Und dunkel ist da auch jetzt ein toller Übergang, denn jetzt wird's dunkel. Denn es folgt Solaire und ihr Song The Great Wind. Wirklich toller, dunkler Postrock aus Holland. Much more difficult to engage in the conversation. Terrible mood swings. We've been told by the school that his attendance has become erratic at best. And then there's the matter of public fighting, both at the roadhouse and at the funeral. Are you using drugs, Bobby? Nope. Alcohol. Alcohol's a drug. Well, that's not what he meant. Alcohol doesn't count? Everybody drinks. Are you unhappy, Bobby? Shouldn't I be? The Great Wind von Solaire, einem Quintett aus Holland, aus Rotterdam, um genau zu sein. And Then I Strapped Explosives to My Body heißt ihr aktuelles Album. Das ist auch schon seit 2006 draußen und gleichzeitig auch ihr Debütalbum. Denn die Band gibt's auch noch gar nicht so lange, seit 2005. Und ja, auch wenn man sie als Post-Rock-Band bezeichnen muss, haben sie schon ihre eigenen Besonderheiten, denn Soler bauen Samples und Filmzitate in ihre Songs ein. Außerdem wird auch ab und zu gesungen. Falls ihr mehr von Soler hören wollt, dann geht auf unsere Seite auf byte.fm. Dort haben wir alle Links und Downloads aufgelistet. Und nun kommen wir zu rein instrumentaler Gitarrenmusik. Und zwar von Steeper Remove, hier mit dem Track Free Open Tune. We'll be right back. Steeple Remove, was wahrscheinlich so viel heißen soll wie Kirchtürme abreißen. Die wahrscheinlich erste satanistische Band hier in der Sendung. Nein, Steeple Remove kommen aus Frankreich und sind eigentlich ganz liebe Jungs, und zwar fünf an der Zahl. Und den eben gehörten Track haben sie einer Compilation beigesteuert, und zwar der bereits achten Auflage des Tribute to John Peel Samplers. Das ist ein britisches Musikprojekt. Und das hat sich ganz im Sinne von John Peel zur Aufgabe gemacht, kleine, unbekannte Bands zu promoten. Und insgesamt sind dadurch bis jetzt, wie gesagt, 8 Compilations entstanden. Und die sind natürlich allesamt frei herunterzuladen. Nun komme zu einem meiner absoluten Lieblings-Netlabels, Sundays in Spring. Leider nicht mehr aktiv, beziehungsweise zurzeit nicht aktiv. Die letzte Release ist schon eine ganze Ewigkeit her. Das ist jedoch eigentlich gar nicht so schlimm, denn auf der Seite des Labels stehen immer noch 21 tolle Veröffentlichungen zum Download bereit. Musikalisch geht's dort in die Richtung Lo-Fi, Indie-Folk und auch Rock. Und jetzt folgen 2 Stücke von 2 unterschiedlichen Releases, und zwar von Shoshat, deren Musik man so ein bisschen mit Sonic Youth oder auch Guided by Voices vergleichen kann. Und danach ein Song von V.O., dabei geht's dann eher wieder so ein bisschen in die Richtung sanften Folk. Aber hier erstmal Shoshat mit Murdering Chair. The eyes of a girl you despise. I no longer have the willpower to ever disown. I'm caught in moment to pay the price each morning. We'll be right back. Frequency heißt die Sendung und hier geht's um freie Musik aus dem Netz. Das heißt, alle Songs, die ihr hört, könnt ihr legal herunterladen. Alle hier vorgestellten Künstler haben ihre Songs nämlich unter entsprechenden Lizenzen frei im Internet veröffentlicht oder eben durch ein Netlabel veröffentlichen lassen. Eben gehört Shoshat aus Pennsylvania, USA, Murdering Chair hieß der Song. Das Album dazu heißt genauso wie die Band, Shoshat also, und alle 14 Songs vom Album gibt es bei dem belgischen Netlabel Sundays in Spring. Das war übrigens das erste Netlabel, das ich entdeckt habe, glaube ich, und ja, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, und der erste Song von Sundays in Spring, der mir in die Arme bzw. in die Ohren fiel, war, glaube ich, dieser hier, Wet, Windy and Cloudy von V.O. It's getting over us, but I won't take it. Beating some of you, and it growed up on your back. If you freeze and let it come, just try not to think too much. If you freeze and let it come, just try not to think too much. Aus Belgien. Wet, Windy and Cloudy heißt der Song und der erschien auf seiner Tape-EP bei Sundays in Spring. Hinter VO steckt der Belgier Boris Gronenberger. Der spielt in diversen anderen Indie-Bands und VO ist sowas wie sein persönliches Ventil für musikalischen Ausgleich. Als VO ist er sogar schon als Support von Sonic Youth aufgetreten, das allerdings schon vor 8 Jahren. Man merkt also, der ist schon eine ganze Weile im Geschäft. Es gibt übrigens auch ein aktuelles Album von ihm, das heißt Obstacles, Hindernisse also. Und ja, das schafft auch eigentlich einen ganz guten Übergang, denn ein Hindernis ist auch die Zeit, denn es bleibt nur noch Zeit für ein einziges Stück in dieser Sendung. Das kommt von Mickey Eats Plastic. Dahinter verbirgt sich ein italienisches Duo, das ziemlich viele Instrumente benutzt. Der Computer ist eines davon. Ihre aktuelle Veröffentlichung ist eine Remix- bzw. Rework-EP, die trägt den Namen To Kill the White Glamour. Und daraus hören wir zum Abschied den Track Freedom, denn das war's mit dieser Ausgabe von Frequency. Alle Download- und Infolinks findet ihr unter byte.fm im ByteFM-Blog oder auch auf myspace.com/free_Quincy. Die nächste Ausgabe gibt's noch in diesem Monat und zwar am 30. Juni. Bis dahin macht's gut. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Grasse. Tschüss.